allem, was wir sind und allem, was wir haben, bergen wir uns in deiner Liebe, Herr. Oh, ich sehe im Geist wirklich diese Bewegung, wie Kinder auf den Schoß des Vaters springen. Und ich glaube, dass der Vater dich ermutigt heute Nachmittag und dir wirklich sagt, jawohl, spring auf meinen Schoß, komm in meine Arme, birg dich in mir, du bist sicher in mir. Ich bin dein Schutz, ich bin deine Burg. Spring einfach auf meinen Schoß, tu das gerade jetzt im Geist. Halleluja. In 1. Mose 15 ist es, da lesen wir diese Geschichte von der Hagar, für die die Situation in dem Haus, in dem sie gedient hatte als Magd, sehr schwierig wurde durch Sarah und sie floh in die Wüste und dort ist Gott ihr begegnet und er hat ihr eine Verheißung gegeben und er hat sie gestärkt und er hat zu ihr gesagt, geh wieder zurück einfach an den Platz, an den ich dich gestellt habe und geh da weiter. Und dann hat er zum Schluss die entscheidende Offenbarung von sich selber gegeben. Genau die Offenbarung hat sie gebraucht in dem Moment. Er hat nämlich zu ihr gesagt, ich bin El Roi, ich bin der Herr, der dich sieht. Der dich sieht in deiner, oh, ich kann das spüren, der dich sieht in deiner Situation. Ich glaube, dass jemand hier ist, dass einige hier sind und du hast wirklich dieses Empfinden gehabt oder diese Frage dir auch gestellt. Sieht Gott mich wirklich in dem Boot, wo ich durchgehe, gerade jetzt? Insbesondere habe ich gesehen, jemand ist hier und du bist durch eine schwierige Erkrankung oder gehst durch eine schwierige Erkrankungsgeschichte durch und da war diese Frage immer wieder, weil du dich einfach so am Ende gefühlt hast, war immer wieder diese Frage, sieht Gott mich wirklich in meiner Situation und Gott möchte dir heute Morgen begegnen als El Roi, er möchte dir begegnen als der, der dich sieht. Halleluja, wen betrifft es hier? Wen betrifft es hier? Streck einfach deine Hand aus. Da hinten, okay, durch eine Krankheitszeit, du gehst durch eine Krankheitszeit, ja, okay, komm her, ja, du, genau, komm her, schnell, Halleluja, komm her. Weil Gott möchte dir begegnen als der, der dich sieht. Vielleicht gehst du nicht durch eine Krankheitszeit durch, aber es ist trotzdem auch bei dir so eine ähnliche Sache, dass einfach in dir das ist, oh, diese Situation, diese Sache da, sieht Gott mich da drin wirklich? Sieht er mich da drin wirklich? Dann kannst du dich gleich da mit dranhängen. Okay, genau, bring sie nach vorne. Oh ja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, ich komm dir entgegen, da musst du nicht so weit laufen. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schaut auf Jesus. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich sieht in deiner Situation. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich sieht. Halleluja. Schließ einfach mal deine Augen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Augen, die jetzt gerichtet sind auf diese Tochter. Du bist der Gott, der sie sieht. Ja, er war bei dir in all diesen Schmerzen. Er war bei dir auch da, als du auch gegen ihn rebelliert hast. Er war trotzdem bei dir. Er war trotzdem bei dir, auch als du nicht mehr geglaubt hast und nicht mehr vertraut hast. Er war trotzdem bei dir und er sagt dir heute ganz neu: Ich bin der Gott, der dich sieht. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit und ich habe einen guten Plan für dein Leben. Und diesen Plan werde ich zustande bringen. Und in dem Namen Jesus setze ich jetzt, Vater, auch deine heilende, wunderwirkende Kraft frei, Herr, durch diesen Körper, Herr. In Jesu Namen, Herr, ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Werk. Danke, Vater, dass ich dir ganz neu vertrauen kann, Herr. Herr, dass du alles wegnimmst aus dieser Seele, alles, was sich auch irgendwo vielleicht im Verborgenen irgendwo hart gemacht hat oder irgendwo verschlossen hat, in dem Namen Jesus. Danke, dass du das jetzt wegbrichst, Herr, und dass sie ganz neu deine Liebe sehen kann und dass du sie durchflutest und durchströmst ganz neu, gerade jetzt, Herr, mit deiner Liebe. Und Herr, lass dieses Wochenende wirklich den Wendepunkt sein, Herr, in ihrem Leben, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater. Deine geliebte Tochter, an der du Gefallen gefunden hast. Felswegen. Er ist für dich. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wenn du das auch für dich empfindest, einfach, ja, ich war mir nicht sicher, dass der Vater mich sieht, dann streck einfach deine Hände aus, da wo du bist. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du gerade jetzt durch die Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen wirklich eine persönliche Berührung von dir gibst, Herr. Herr, dass du jedem Einzelnen gerade jetzt diese Offenbarung von El-Roi gibst. Du bist der Gott, der uns sieht. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Namen Jesu Christi gehen wir an, Herr, gegen jede Traumatisierung, Herr. Wir gehen an, Herr, Herr, gegen alles, wo der Feind es benutzt hat, um Herzen zuzuschließen, um Herzen hart zu machen, um Herzen in Enttäuschung zu bringen. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Herr, danke, Vater, dass du jetzt da durchbrichst, Herr. Herr, dass du das wegnimmst, dass du das aufsprengst, gerade jetzt, Herr. Herr, dass du mit neuer Hoffnung kommst, Herr, mit neuer Sicherheit kommst, mit dieser neuen Gewissheit. Jawohl, mein Gott sieht mich. Halleluja. Oh, und er hat bereits die Antwort. Er hat bereits die Lösung. Er hat bereits alles, was du brauchst. Halleluja. Er ist da. Er ist da, gerade jetzt in diesem Moment. Er ist da. Halleluja. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Halleluja. Danke, Vater. Du bist da. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist da. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist da. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Für eine Offenbarung deiner Gegenwart. Also genau in der Situation, wo du dachtest, er sieht dich nicht. Weißt du, Hagar dachte, in dieser Situation von Mobbing, die sie erlebt hat, sie hat ja Mobbing erlebt, mit modernen Worten ausgedrückt, Mobbing durch ihre Herrin, Unterdrückung, schlechte Behandlung. Und sie dachte mitten da drin, Gott sieht mich nicht, und sie ist davongelaufen. Aber Gott hat ihr gesagt, ich sehe dich und ich gehe mit dir da durch. Ich gehe mit dir da durch und es wird dir kein Haar gekrümmt werden und es wird kein Brandgeruch an dir sein, auch wenn du durchs Feuer gehst. Es wird kein Brandgeruch an dir sein, weil ich bin mit dir. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Oh, lass uns ihn anbeten. Oh, du bist der Gott, der uns sieht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bist. Er zeigt sich dir mit seiner Liebe. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh ja. Ja. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Auch wenn dir jetzt nicht die Hand aufgelegt worden ist, aber das ist nicht entscheidend, sondern Gott offenbart sich dir. Er sieht dich genau in deiner Situation. Halleluja. Danke, Vater. Er sieht dich genau da, wo du bist. Gleich zum Platz gehst, sag einfach zu irgendjemand in deiner Nähe, der Vater sieht dich in deiner Situation, der Vater sieht dich. Einfach zu irgendjemand in deiner Nähe, sag einfach, der Vater sieht dich und deine Situation. Halleluja. Halleluja. Oh, so gut. Danke, Jesus. Halleluja. Nehmt euren Platz ein. Und jetzt freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute Nachmittag einen besonderen Gast hier haben, einen Freund, auch hier von uns persönlich, aber auch dieses Hauses. Die, die in der Glory Life Schule sind, kennen ihn schon. Er war schon öfters bei uns in der Glory Life Schule, ist ein Prophet Gottes. Und er hat wirklich eine Offenbarung auch vom Vaterherzen. Wir hatten ja diese Veranstaltung schon vor Monaten geplant und wir hatten keinen Gastsprecher eigentlich vorgesehen gehabt. Aber als er das letzte Mal in der Glory Life Schule war, Ende September, der Thierry, da hat er genau über das Thema auch gesprochen. Und ich dachte hinterher, na, den braucht man einfach auch für diese Lieblinge des Vaters. Der bringt nochmal was wir hier zusätzlich brauchen können. Halleluja. Und deswegen freuen wir uns, dass er hier ist heute Nachmittag. Geben wir nochmal einen kräftigen Applaus. Thierry Kopp, herzlich willkommen. Mikrofon. Halleluja. Schön. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. Ich musste kommen. Ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Und gibt mehrere Gründe. Herzlichen Dank für die Einladung, Pastor Georg und Pastor Irina. Ich freue mich aus mehreren Gründen. Weil erstens ist das ein apostolisches Haus. Und manchmal sieht man, ist ein Ungleichgewicht. Aber hier ist Wort und Geist. manchmal ist ein bisschen Geist, aber kein Wort. Und das gibt ein Ungleichgewicht. Und deswegen ist gut. Und ein anderer Grund auch, warum dass ich hier gern komme, Pastor Georg, ich sehe in seine Lehre, seine Bücher, er hat viel Erkenntnis, sehr gut. Aber er und seine Frau haben etwas, wie ich mag, Hunger nach Gott. Weil man kann viel Erkenntnis haben. Ich sehe das manchmal in Gemeinde, ich habe viel Erkenntnis und so weiter. Aber dann bleiben sie stehen. Sie wollen nicht mehr haben. Und irgendwann, statt einer Gemeinde zu sein, wird es ein Museum. Es ändert sich nichts. Es ist kein Leben mehr da. Weil Gott ist ein Gott, der in Bewegung ist. Und für uns ist es wichtig, zu lernen, mit Gott zu wandeln. Weil ich glaube, dass wir in die Endzeit sind und in die Endzeit spricht von Enoch. Und was ist das Beispiel? Enoch gefiel Gott, Enoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn zu sich. Und ich glaube, die Endzeitgemeinde wird eine ganz starke Gemeinde sein. Aber zuerst werde ich, vor dass ich da weitergehe, ich muss ein Bild mitteilen, wie ich gekriegt habe. Manchmal ist es vergiss. Danke. Ich brauche echt den Heiligen Geist. Ich habe ein Bild gehabt und ich habe den Vater so gesehen und er ist so, er schaut. Und dann sieht sie, er schreibt. Und ich habe gehört, was er geschrieben hat. Ich kenne dein Problem. Aber der Teil ist, warum kommst du nicht zu mir? Ich habe die Lösung für alle deine Probleme. Komm zu mir. Ich bin ein guter Vater. Und ich glaube, dass manchen nicht gekommen sind, weil sie ein falsches Bild haben von Gott. Sie sehen ihn als Richter, strafender Gott. Und das kommt zum Teil von ihrem eigenen Vater, von Erfahrung vielleicht auch in Gemeinde, wie sie gehabt haben, und verschiedene andere Ursachen. Und das hat ihr Herz verletzt. Und deswegen haben sie etwas ganz Wichtiges verloren, ist Vertrauen. Und Gott will das wiederherstellen. Heute. Heute. Heute. Und ich glaube, Enoch wandelte mit Gott. Und weil er wandelte mit Gott, Gott nahm ihn zu sich. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns, für die Endzeit, dass die Gemeinde mit Gott wandeln wird. Und weil die Gemeinde mit Gott wandeln wird, wird Gott sie zu sich nehmen. Entrückung. Und, Entschuldigung, ich trinke gerade was. Und die Frage, Entschuldigung, in Amos 3,3 steht, könne zwei zusammenwandeln, wenn sie nicht im Einklang sind. Und um im Einklang zu sein mit jemandem, muss man wissen, was er denkt, was er vorhat, damit man mit ihm im Einklang sein kann. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, was macht Gott heute? Was hat Gott vor? Das ist eine sehr gute Frage. Entschuldigung. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass Gott das momentan macht. Ich kenne alle diese Stille. Maleachi Kapitel 3, Vers 24. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihre Väter zuwenden, damit ich bei meinen Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also hier sieht man, siehe, Vers 23, siehe, ich sende euch den Prophet Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Da ist eine von der Aufgabe von den Propheten auch, wie man sieht hier, aber nicht nur von den Propheten, das ist genau, was Gott macht. Aber es ist interessant, und er wird das Herz der Väter, den Kinder, und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und das hat sowohl geistlich zu tun, als auch in Familien. Weil wenn eine geistliche Veränderung ist, ist das auch im Natürlichen. Aber zuerst geschieht im Geistlichen. Und man sieht, er sagt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Er sagt nicht, und er wird das Herz der Kinder zu den Vätern. Zuerst sind die Väter und dann das geht zu den Kindern. Und dann, weil die Kinder berührt sind, kommen sie zum Vater. Und es ist interessant, weil die Frage ist, wie wird man ein Vater? Wie wird man ein Vater? Um ein Vater zu sein, braucht man ein Vorbild. Und Gott ist unser Vorbild. Weil Gott stellt sich vor als ein Vater. Ich habe gelernt, Vaterschaft, nicht weil ich ein Vater geworden bin, ja, wenn meine Kinder geboren sind. Ich habe Vaterschaft gelernt von Gott. Wie ist der mit mir? Manchmal denke ich, wow, wie bin ich mit meinen Kindern? Die Nerven und so, ja. Und dann, oh, denke ich, oh, Jerry, du bist ein Kaut. Wenn ich sehe, wie Gott mit dir ist, volle Gnade, volle Liebe. Und das hat mich echt verändert. Das hat mich echt verändert in meinen Erziehung mit meinen Kindern, den Vater zu kennen. Und es ist wichtig für uns, auch als Christen und besonders als Leiter, Väter zu sein. Weil die Leute sehen uns als Vorbild. Und das ist mein Gebet. Lass mich ein Vater sein. Das ist der Schrei von meinem Herz. Lass mich ein Vater sein. So viel Vaterlosigkeit in der Gemeinde. Und in der Welt ist gar nicht die Rede. Aber in der Gemeinde leider auch. Und Gott will wieder das herstellen. Das ist, was Gott macht. Warum? Weil die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung, ich gebe euch die Bibelstelle, könnt ihr später lesen, Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung wartet mit einer großen Sehnsucht nach der Offenbarung der Söhne. Aber es kann keine Söhne geben, wenn es keinen Väter gibt. Dass es Söhne gibt, muss es Väter geben. Und diese Wort von Söhne sind Söhne, die zu Reife gekommen sind. Um in Reife zu kommen, braucht man gute Väter. Deswegen, ich glaube, man hat viele Jahre im Christentum, oft war ein falsches Evangelium zum Teil, du musst das machen, du darfst das nicht machen, du musst das machen. Und man hat viel fokalisiert auf Jesus. Und dann hat man eine Zeit fokalisiert auf den Heiligen Geist. Aber man hat den Vater vergessen. Und ich glaube, das ist, was Gott 94 oder so, glaube ich, in Toronto auch wieder gemacht hat. Aber es war wie ein Anfang und Gott will noch weitermachen. Gott will noch tiefer gehen in diesem Bereich. Weil Vater ist total wichtig. Ich glaube, 80% von den Leuten in Gefängnissen oder 90 sogar, haben eine falsche Vaterbeziehung. Und deswegen, weil sie keine Familie haben, suchen sie irgendwo in Banden, in Kriminalität, suchen sie, was der Vater geben will. Und es ist interessant, weil hier steht, die ganze Schöpfung wartet darauf. Wow. Warum? Weil Adam und Eva, die lebten in ganze Abhängigkeit von Gott und ihr Herz war voll mit Liebe, ihr Herz war voll mit Freude, ihr Herz war voll mit Friede. Es war alles perfekt. Aber durch den Sündenfall, es hat die ganze Schöpfung berührt. Es war nicht nur der Mensch, ja, wie zerstört worden ist, aber die ganze Schöpfung. Die Ordnung hat sich verwandelt. Es ist alles anders geworden. Und Gott will das wiederherstellen und die Schöpfung weiß ganz genau, wenn das wiederhergestellt wird, dann ist alles okay. Und deswegen ist so ein Schreien von der Schöpfung, weil wir haben Autorität über die Schöpfung und wir sind verantwortlich als Menschen für die Schöpfung, die uns Gott gegeben hat. Wir sollen herrschen, wir sollen regieren, aber nach Gottes Art, nicht menschlicher Art. Und das ist, was Gott möchte und das wird Gott wiederherstellen. Und es wird eine starke Gemeinde sein. Vielleicht nicht viele, vielleicht viele, ich weiß es nicht, ich hoffe viele, aber vielleicht wird es nicht so sein. Weil Gott wird nur gebrauchen können, Gott möchte jede einzelne gebrauchen, aber er kann nur manche Leute gebrauchen, wer ein offenes Herz haben. Nicht ihre Fähigkeiten sind wichtig, nicht ihre Erkenntnisse sind wichtig. Was wichtig ist, ist das Herz. Gott schaut auf das Herz. Und das ist das Wichtigste in uns, ist unser Herz. Und manchmal lehrt man, du musst das denken, du musst das machen, du musst Zell machen und so weiter und so weiter. Und man wird manchmal gelernt, die ganze Zeit in der Gemeinde, ich war in einer sehr legalistischen Gemeinde am Anfang, war sehr gute Sachen, aber auf der anderen Seite war Gesetzlichkeit, genau, ihr habt sie alle verstanden, oder? Es war viel Gesetzlichkeit und das hat mir ein Bild gegeben von Gott, wie falsch war. Ja, ich muss das richtig machen, das falsch machen und so weiter. Und das ist eine Frucht oder ein Ergebnis von Baum der Erkenntnis von Gut und von Böse. Aber da werden wir, wenn die Zeit das erlaubt, ein bisschen tiefer da hineingehen, weil das prägt jeder von uns, weil wir haben so gelebt in die Welt. Und manchmal sogar nur in der Gemeinde leben wir auch so. Das ist gut und das ist schlecht. Und das kannst du und das kannst du nicht. Aber es geht nicht darum. Es geht um Leben. Es geht um dem Leben Gottes. Und ich werde, wenn die Zeit das erlaubt, tiefer hineingehen. Wenn wir leben als Söhne, und wie die Bibel versagt, dass die Söhne Gottes offenbart werden. Offenbart werden bedeutet, dass sie manifestiert sind. Es manifestiert sich etwas, es passiert etwas, ja, im Natürlichen, aber im Übernatürlichen, aber auch im Natürlichen. Und wenn wir verstehen, wer wir sind als Söhne, und das war auch das Bild, wie ich gehabt habe mit dem Vater am Tisch, er hat gesagt, ich habe auch gehört, kommt, alles was mir gehört, gehört dir. Wow, wenn wir dieses Verständnis haben, alles, was ihm gehört, gehört mir. Ich bin jetzt 25 Jahre Vollzeit im Dienst. Keine Gemeinde unterstützt mich und Gott ist mein Versorger. Aber vielleicht fragst du, wie kannst du das machen? Hast du keine Angst? Leute haben schon gesagt, ja, ich war schon mit Männern Gottes gesprochen. Ja, du hast 3 Angestellte, Vollzeit und machst du dir keine Gedanken und Sorgen und so. Nein. Nein. Nein. Aber warum? Warum? Und das ist die Frage. Und das ist auch ein wichtiges Thema von dieser Predigt heute. Weil am Anfang von meiner Bekehrung hat mir Gott gesagt, ich muss schauen, wo das steht, ob ich es aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich habe es aufgeschrieben. Ja, Römer 8, Vers 32. Das war Offenbarung. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ey, Mann. Wow. Und man kann das lesen und ein Kopferkenntnis haben. Aber man braucht ein Herzerkenntnis. Und Herzerkenntnis ist eine Offenbarung. Und dann, wie erkennt man, ob man diese Offenbarung hat oder nicht? Wie erkennt man, oder was man glaubt, dass man glaubt, dass man glaubt? Könnt ihr nachvollziehen? Wie weiß man, dass was man glaubt, dass man es wirklich glaubt? Wie weiß man das? Wenn Prüfungen sind, wenn Probleme sind, dann sieht man, was wirklich in unseren Herzen ist. Man kann viel Sachen wissen im Kopf, aber der Herz und Offenbarung, das macht den Unterschied. Und deswegen, Weil die Menschen vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Ich spreche oft, manchmal auf TikTok oder so, spreche mit Muslimen, alles Mögliche. Und sind manche Muslime, ist einer da, das ist einer, der kennt viel aus der Bibel, viele Sachen. Und er stellt mich manchmal in Sache, ich habe gar nicht daran gedacht. Und dann ist mir, er sagt Sache zum Beispiel, ja, Jesus, wenn er beim Vater ist, verstanden ist, er weiß ja alles, ja. Und dann steht in, hat er mich gefragt, ich gesagt, ja, er weiß alles. Und dann steht in der Offenbarung, ja, der Offenbarung, wie Jesus gekriegt hat von Gott. Und dann sagt er, ja, was ist das? Ich habe gesagt, ja, vielleicht hat er sie vorher gekriegt. Die Leute stellen sich Fragen. Er macht alles, um das Evangelium kaputt zu machen. Und dann habe ich gesagt, weiß, es ist sehr interessant, was du erzählst. Und ich sehe, dass du Interesse hast. Man muss clever sein. Ne? Ja, man muss die Leute gewinnen. Der Weise gewinnt Seele. Und dann sagt er, ja, das ist sehr interessant. Und du bist ein intelligenter Mensch. Und du suchst viel Sachen. Und das ist gut, aber gleichzeitig ist es schlecht. Aha. Jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Ja, Giovanni ist nicht blöd. Ich bin schon lange in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, weißt, das Problem ist, wenn Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, hat der Teufel gesagt, ihr werdet wie Gott sein. Und ihr werdet erkennen, was gut und was schlecht ist. Und das Problem ist folgendes. Sie waren nicht mehr abhängig von Gott, um zu wissen, was gut und schlecht ist. Sie waren ihr eigener Gott und sie entscheiden selber, was gut und schlecht ist. Und dadurch sind sie gestorben, weil Gott sagt, ihr werdet sterben, aber man sieht, sie sind nicht tot. Aber was sie diese tut, dieser geistliche Tod, der Geist Gottes hat sich zurückgezogen. Und habe ich andere Muslime gesehen, wie ich geschrieben habe, lass ihn nicht predigen. Ich predige sowieso. Habe weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, siehst du, das ist genau dein Problem. Dein Problem ist folgendes, dass die Bibel ist ein geistliches Buch. Und dieses Buch muss man geistlich verstehen. Weil der natürliche Mensch, sagt die Bibel, er versteht nicht, was die Sachen wie von Gott sind. Aber der geistliche Mensch versteht alles. Und das Problem, du bist nicht von neu geboren. Und du bist ein natürlicher Mensch. Und du bist intelligent. Und das ist gut. Ja, wieder ein bisschen Lob, ja. Ich habe das gelernt bei Jesus, ja. Er hat das auch mit der Frau gemacht am Brunnen, ja. Du hast 7 Männer gehabt, aber. Nein, okay. Und dann gesagt, ja, und das ist, du bist ein intelligenter Mensch. Aber das Problem ist, du verstehst nicht die Bibel. Weil nur ein Mensch, wie von neu geboren ist, kann die Bibel verstehen. Christentum fängt an mit einer Offenbarung. Wenn du zu Jesus gekommen bist, hat es mit einer Offenbarung angefangen. Und manchmal halten die Leute da an die Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das christliche Leben ist Offenbarung auf Offenbarung und auf Offenbarung. Und ich bin überzeugt, fest überzeugt, wir können die Bibel 100-mal lesen oder weiß ich nicht wie viel Mal auf der Erde studieren, meditieren, alles was ihr wollt. Ich bin überzeugt, man holt nicht alle Offenbarungen aus diesem Buch heraus. Ich bin überzeugt, im Himmel werden wir weiter lernen. Amen. Für die, die nicht gern lesen, nicht gern lernen, kann das eine schlechte Nachricht sein. Aber das Evangelium ist ja eine gute Nachricht. Ich lese viel, deswegen schreibe ich auch Bücher. Warum schreibe ich Bücher? Mehrere Gründe. Erstens, ich muss selber studieren, muss selber Offenbarung bekommen. Und dann schreibe ich, und indem dass ich schreibe, kriege ich oft Offenbarung im Schreiben. Ja, ist eine Art, wie Gott mich gebraucht. Aber nicht nur. Ich mache wie Gott. Was hat Gott gemacht? Er hat uns ein Buch gelassen. Wenn er uns ein Buch gelassen hat, hat es einen Grund. Und deswegen, wenn ich irgendwann mal gehe, aber ich glaube, ich werde entrückt. Ich glaube, ich kann nicht sagen, es ist so, ja. So, ich habe nur nicht, ich habe schon das Datum, aber noch nicht die Uhrzeit. Also ich weiß es nicht, ob ihr entrückt, ich weiß nicht. Und ist mir auch egal, ich weiß, wo ich hingehe. Mir ist das ich habe keine Angst. Sterben ist mir ein Gewinn, hat Paulus gesagt. Und ich kenne eine Frau, so, ich habe eine Frau gehabt, die war um die 75 Jahre. Die ist gekommen, die war im Himmel und ist zurückgekommen, länger, also Zeit im Himmel und so. Und ist zurückgekommen und hat gesagt, Thierry, weißt du, ich bin nur wegen einem Grund hier. Wegen die Menschen. Boah, das ist Liebe. Hein? Schon schwere Liebe im Himmel. Weißt du, wenn du den Himmel geschmeckt hast, du bist nicht mehr derselbe Mensch. Du bist anders. Und ich habe eine gute Nachricht. Der Zugang zum Vater ist offen. Für jeden hier. Jeder hat Zugang. Und der Vater ruft jeder Einzelne zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Das ist eine sehr gute Frage und eine interessante Frage. Weil die Bibel sagt, so wie er ist in dieser Welt, so sind wir. Also um zu sein, wie er ist, sollten wir leben, wie er gelebt hat. Und wenn wir leben, wie er gelebt hat, werden wir dasselbe Denken haben, weil wir haben Gedanke Christi. Und wenn wir dasselbe Denken haben, wie er hat, werden wir dasselbe Handeln haben, wie er hat. Und wenn wir dasselbe Denken und dasselbe Handeln, werden wir dieselbe Ergebnisse haben. Und das ist die Endzeitgemeinde. Wie hat Jesus gelebt? Halleluja. Erstens, Jesus hat gesagt, Johannes 14, Vers 5. Geht, seid ihr nur da? Ja. Seid ihr aufmerksam? Ja. Sehr gut. Wisst ihr, mein Ziel, hört gut zu, was ich sage. Hört gut zu. Paulus hat gesagt, ich habe auf eure Herzen geschrieben. Nicht eure Kopf, ich habe auf eure Herzen geschrieben. Und mein Ziel ist das, was ich mitteile, auf eure Herzen geschrieben ist. Weil das Herz ist, wer du bist. Und oft sind manche Lehre da, ja, du musst das machen, Zellen machen, jenes machen und dann bist du anders und so weiter und so weiter. Ich kann dir eins sagen, wenn du erlaubst, wenn wir erlauben, dass der Vater mit seiner Liebe mehr und mehr uns Offenbarung gibt in unserem Herzen, wird unser Herz verändert. Und wenn unser Herz verändert wird, wird unser Handel, wird unser ganzes Leben verändert. Weil wir sind, du bist das, dein Herz, ich bin mein Herz. Und wenn mein Herz sich ändert, bin ich verändert. Ich muss nicht was ändern und so weiter. Und ich habe von einer super Geschichte gehört und die hat mich sehr beeinflusst. Ich habe gedacht, oh Mann, ich bin noch nicht da. Es sind zwei Missionaren, ich glaube, waren in Kenia. Und die haben sich total um die Leute gekümmert und so. Und dann einmal sind sie angegriffen von 5 Verbrechern. Und die Verbrecher schlagen sie alles Mögliche, klauen alles weg, außer der Ehering war nicht geklaut. Interessant. Und schlagen sie alles und nehmen alles weg. Und sie waren bewusstlos. Und das Erste, was sie gemacht haben, wenn sie wieder zu sich gekommen sind, Herr, segne diese jungen Leute. Herr, berühre sie. Herr, begegne sie. Und der Punkt, wo ich gern raus möchte, ist folgendes. Man ist nicht da, die Leute waren nicht da. Oh, die Bibel sagt, ich muss vergeben. Die Bibel sagt, ich muss das machen, ich muss Zell machen. Nein, sie waren so verändert, sie waren so in der Liebe, dass sie aus Liebe reagiert hat. Ist nicht etwas, wo sie zuerst nachdenken müsste und ja, ich habe das gelernt, die Bibelschule, ich habe das gelernt hier, ich muss zuerst vergeben, ich muss zuerst das und das und das. Sie sind aufgewacht und das war ihr Herz. Es ist aus ihrem Herz gekommen. Und deswegen, ich glaube, heute wird Gott die Herzen von den Menschen berühren. Wenn ihr es wollt, weil Gott zwingt niemanden. Und wenn ihr bereit seid, weil das ist das Ziel von Gott, damit wir ähnlich werden wie sein Sohn. Und wenn unser Herz verändert ist, werden wir mehr und mehr wie er sein. Aber wir leben in einer Gesellschaft und in einer Welt, wo man denkt, wenn ich weiß, weiß ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wissen ist wichtig, aber es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Sprüche. Habe ich das aufgeschrieben? Genau. Erstens möchte ich Sprüche 4,23: Bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil aus ihm fließt die Quelle des Lebens. Erstens, Offenbarung und Erkenntnis zu haben, sind zwei verschiedene Sachen. Weil wenn eine Offenbarung gegeben ist, die Offenbarung wird immer in unser Herzen gegeben. Okay? Offenbarung ist im Herz. Und deswegen, wenn wir eine Offenbarung bekommen, haben wir eine Wahl. Nehmen wir sie an oder verwerfen wir die Offenbarung? Wenn wir die Offenbarung annehmen und danach glauben und der Offenbarung gehorsam sind, dann kommt eine Veränderung in unser Leben. Wenn wir sie nur hören und sagen, ja, war toll, aber man wandelt nicht da rein, man nimmt sie nicht an, man tut sie nicht anwenden mit Weisheit, weil man braucht auch Weisheit. Manchmal muss man Sache sagen, manchmal muss man Sache predigen, aber manchmal muss man nicht, weil die Leute noch nicht bereit sind. Und man braucht die Weisheit, die Leute abzuholen, wie sie sind. Okay? Damit wir sie weiterbringen können. Und da bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Das bedeutet, was unser Herz ist, wird unser ganzes Leben beeinflussen. Was ist in deinem Herz? Was wir in unserem Herz haben, hört gut zu. Es wird anziehen, was wir in unserem Herz haben. Job hat gesagt, was ich fürchtete, das ist über mich gekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Vater kennenlernen, weil der Vater ist die Grundlage. Was ich fürchtete, ist auf mich gekommen. Aber in der vollkommenen Liebe ist keine Furcht. Und wenn du in diese Liebe Gottes wandelst und diese Offenbarung hast von der Vaterliebe, geht die Angst weg. Du hast keine Angst. Du bist locker vom Hocker. Machst dir keinen Gedanken. Lebst ohne Sorgen. Lebst frei. Halleluja. Wie ein Kind Gottes. Du bist nicht da, was werde ich machen morgen, was werde ich. Er hat 2 Millionen Juden gesorgt, ja, in der Wüste. Und du glaubst, er gibt dir nicht ein Sandwich morgen? Es war Klimaanlage, es war Feuer da, es war alles Mögliche in der Wüste. Die Kleider sind nicht kaputt gegangen, alles Mögliche. Und wir machen uns Gedanken für unsere kleine. In unseren Herzen kriegen wir Offenbarung. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem in der Gemeinde, dass es viele Meinungen gibt. Und weil es viele Meinungen gibt, gibt es viele Strömungen und viele Lehren. Weil Meinungen sind Meinungen, aber Offenbarung ist was anderes. Man sieht manchmal, ich gehe manchmal auf, bei Christen so, die Frau darf nicht predigen. Ja. Seine Meinung. Ja, aber es steht geschrieben. Ja, es steht geschrieben, aber wie du das interpretierst, wie du das verstehst, ist nochmal eine andere Sache. Wenn du eine Offenbarung bekommst von Gott, dann siehst du anders. Und es ist sehr interessant, wenn du eine Offenbarung bekommst von Gott, zum Beispiel, ich hatte eine Offenbarung über Gerechtigkeit. Das war ein Kampf für mich. Ich komme von einem gesetzlichen Lager und dann kommt dieses Ding von Gerechtigkeit. Ich denke, das ist aber komisch jetzt. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, alles Mögliche. Aber eines Tages habe ich eine Offenbarung bekommen. Und wenn ich die Offenbarung bekommen habe, erstens, es hat mein Leben verändert. Zweitens, es war dann ein Prozess auch, in diese Offenbarung zu wandeln. Ja? Weil manchmal ist ein Anfang und dann kriegt man immer mehr von dieser Offenbarung und dann ist man so geprägt von dieser Offenbarung, dass man das lebt. Ja? Und wenn diese Offenbarung gekommen ist, dann habe ich die Bibel gelesen und wisst ihr was? Überall habe ich Gerechtigkeit gesehen. Überall war Gerechtigkeit drin. Vorher habe ich das nie gesehen, weil ich war, Gott ist so und so, ich muss aufpassen, ich bin ein Sünder und so weiter. Aber durch diese Offenbarung ist ein Schleier weggegangen und dieser Schleier hat gehindert, dass die Offenbarung, Gerechtigkeit erkenne in der Bibel. Aber wenn dieser Schleier weg war, auf einmal in die ganze Bibel habe ich Gerechtigkeit gesehen. Überall ich habe Bibel gelesen, die Bibel ist ja voll mit Gerechtigkeit. War sie nicht voll vorher? Sie war voll, aber ich hatte keine Offenbarung. Die Offenbarung hat mein Leben verändert. Die Offenbarung hat meinen Blick geändert, wie ich die Bibel lese. Weil manchmal habe ich gelesen, okay Gott, zeig mir, wo es bei mir nicht geht. Und die Bibel, es macht Spaß, also zu lesen. Ne? Aber versteht ihr, wenn dann die Offenbarung da ist, ich bin gerecht, wow, zeig mir Gott. Was ist der Vorteil, gerecht zu sein? Wow, mein Gebetleben ändert sich. Ja, weil der Gebet der Sünder, der Gebet der Gerechte vermag ein bisschen, vermag viel, wenn er ernsthaft ist. Wow, dass du dich ermutige zu beten. Ich war jung, ich bin alt geworden und ich habe nie gesehen, dass der Gerechte und seine Kinder, sein Nachkommen etwas mangelt. Wow, weil ich gerecht bin, wird mir nichts mangeln. Und so weiter und so weiter. Der Gerechte ist mutig wie ein Löwe. Halleluja, ein junger Löwe. Super, das ändert dein Leben. Amen. Das ändert uns. Offenbarung ändert uns. Aber was verändert? Es verändert unser Herz. Es verändert unsere Sicht über uns selbst. Es verändert die Sicht über andere. Und es verändert die Sicht von Gott. Und deswegen die Offenbarung vom Vater ist so wichtig. Und es gibt so viele Lehrmeinungen, weil die Leute haben Meinungen. Aber keine Offenbarung. Offenbarung ist so wichtig. Gott schaut auf das Herz und wenn Gott auf unser Herz schaut, schaut er auf unsere Motivation. Und weil Gott auf unser Herz schaut, bedeutet, was wir nicht machen von ganzem Herzen, ist nicht so top, weil Gott schaut auf unser Herz. Man kann viel Sachen machen. Martha hat die Sandwich gemacht, wie Jesus nie bestellt hat, ja. Und die Frage ist, was war ihre Motivation? Jesus, du siehst, ich bin auch da. Schau die Maria, die ist faul. Kann ich ihr nicht sagen, sie soll mir ein bisschen helfen? Also was soll das, Jesus, übrigens? Ja? Sie sitzt da und, oh Jesus. Und Jesus hat gesagt, sie hat den guten Teil erwählt. Aber überlegt mal, wie die Frau war, die Martha. Die macht ganz viel Sachen, von der Aufmerksamkeit, die Liebe zu bekommen von Gott. Ja? Und Gott sagt, du bist total daneben. Das ist doch heftig, oder? Ist heftig. Warum? Ihre Motivation war falsch. Und Gott schaut in die Tiefe von unserer Herzen und unserer Motivation. Und das Problem ist, manchmal, man erkennt gar nicht seine eigene Motivation. Bis dass uns Gott eine Offenbarung wieder gibt, wir brauchen wieder Offenbarung. Und dann können wir Buße tun und sagen, oh Mist Gott, ich habe das gemacht mit einer falschen Motivation, vergib mir. Und es ist kein Problem, ist kein Problem. Gott liebt es zu vergeben. Offenbarung. Der Unterschied zwischen einer Meinung und einer Offenbarung ist die Wahrheit. Der Unterschied zwischen einer Offenbarung und einer Meinung ist eine Meinung, eine Offenbarung bringt ein Erlebnis. Du hast etwas erlebt, deine Offenbarung. Und jemand, wie was erlebt hat, ein Erlebnis ist immer stärker als eine Meinung. Leute können mir sagen, ja, Jesus, das nicht, der Zell oder was weiß ich, alles mit der Bibel diskutieren, alles. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich erlebt habe. Und du kannst mit Leuten schwätzen und sagen zum Beispiel, komm mit mir in dieses Restaurant, das ist das beste französisches Restaurant natürlich. Das ist der beste französische Restaurant in dieser Stadt. Und der andere sagt, nein, das ist es nicht. Kann ich sagen, ja, war schon mal drinnen? Nein, aber es ist es nicht. Wie kannst du urteilen über etwas, wo du nicht probiert hast und nicht erlebt hast? Wenn du drinnen bist, dann ist das ein Unterschied. Also, wenn ihr ein gutes französisches Restaurant findet, ich könnte mich gern einladen. Und ich werde euch sagen dann, ob es der Beste ist oder nicht. Und das ist der Unterschied mit einer Offenbarung. Eine Offenbarung, welche Offenbarungen sind wichtig? Das ist sehr gut. Und eine ganz wichtige Offenbarung, erstens, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so weiter. Aber die Offenbarung, wie wichtig ist für uns und wie wir suchen sollten, und das ist auch manchmal ein Problem, aber Gott hat mir die Gnade gegeben, seit der Anfang von meiner Bekehrung, dass ich einen Wunsch habe. Ich will dich kennen. Ich will dich kennen. Und leider, manchmal wird gelehrt über Sache von Gott, aber nicht auf das Herz Gottes. Und das kann Probleme sein. Man kann viel Sachen wissen über Gott, aber man hat keine Offenbarung von wer er ist. Und Paulus hatte viele Offenbarungen, Gerechtigkeit, alles Mögliche. Ich könnte die Bibel lesen, das war ein starker Mann, starke Offenbarung. Und trotzdem sagt er, ihn will ich kennen. Er kennt ihn schon, aber er sagt, ihn will ich kennen. Er liebte so sehr Gott, dass er ihn mehr und mehr kennen wollte. Und das sollte der Wunsch sein von unserem Herzen. Unser Studium, unsere Erkenntnis, alles sollte dazu dienen, ihn zu kennen. Wisst ihr, es ist einfach, die Lehre, aber es ist tief. Es ist einfach, aber es ist tief, weil es geht auf unsere Motivation. Und es hat mit unseren Herzen zu tun. Und das sollte unsere Motivation sein, ihn zu kennen. Und für uns Christen, ein Baum kann gut wachsen, wenn er ein gutes Fundament hat. Ja, wenn er kein gutes Fundament hat, wenn die Erde nicht gut ist, wenn nicht gegossen wird und so weiter, passiert nichts. Das Fundament ist entscheidend für alles. Und wir als Christen, wir sollten ein Fundament haben. Und die Frage ist, welches Fundament sollten wir haben? Kommt mit mir in Epheser Kapitel 3. Ich lese zuerst ab 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde den Namen erhält, dass er euch nach der Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Mensch. Dass der Christus durch den Glaube in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In was gewurzelt? In der Liebe. Das ist das Fundament. Und was bedeutet das für uns ganz konkret? Was ist Liebe? Gott ist Liebe. Der Vater ist Liebe. Deswegen sollte die Liebe unser Fundament sein. Weil wenn die Liebe unser Fundament ist, der Fundament oder der Wurzel von einem Baum ist das Fundament von einem Baum. Ja? Und die Wurzel, die gebe das ganze Leben. Und wenn wir in der Liebe sind, haben wir alles von der Liebe. Und Gott ist Liebe. Haben wir alles von Gott. Und dann können wir gut wachsen. Wachstum hat mit Liebe zu tun. Gesunde Wachstum hat mit Liebe zu tun. Und ein Leiter, das ist das Ziel von der Leiter, dass die Leute Wachstum haben. Und wenn wir Zeit haben, werden wir noch ein paar andere Punkte werde ja über ein paar andere Punkte sprechen, was Wachstum befördert. Ja? Aber die Liebe ist, wo wir gegründet sein sollten. Wenn wir in der Liebe gegründet sind, sind wir in Gott. Und wenn wir in Gott sind, ist er unsere Quelle. Und da, er ist unsere Quelle, weil er ist das Leben. Ja? Und wenn wir in ihm gegründet sind, haben wir Leben. Und wir sind voll Heiligen Geist. Wir sind voll von seinem Leben. Wir sind voll von seiner Energie. Und das verändert uns. Und es verändert nicht nur uns, es verändert die Atmosphäre. Es verändert die Leute, die um uns herum sind. Manchmal berührst du nur die Leute, es passiert etwas. Und Gott will uns Leben geben, und das ist ein Leben in Überfluss. Und oft hört man, ja, gib dich ganz hin zu Jesus und so weiter, gib dich ganz hin zu Gott. Und das stimmt. Aber wenn du nicht das Fundament hast von der Liebe, ist es schwer, dich hinzugeben. Nur wenn du die Offenbarung hast von der Liebe Gottes, kannst du dich hingeben. Weil du weißt, was er dir fragt oder was er von dir erwartet, ist immer aus einer Motivation von Liebe. Und sogar wenn du es nicht verstehst, du wirst es machen. Weil du weißt, Gott ist Liebe. Der Mensch hat zwei Grundbedürfnisse. Ein Grundbedürfnis von dem Mensch ist Sicherheit. Ein anderes Grundbedürfnis von dem Mensch ist Wert. Das sind die zwei grundlegenden Bedürfnisse von dem Menschen. Und wo hast du Sicherheit? Bei Vater. Wenn du den Vater kennst, bringt er das Sicherheit. Und leider, weil wir in die Welt gelebt haben, vielleicht sind unsere Sicherheit Finanzen oder was weiß ich, was da alles sein kann für Sicherheiten. Und das sind alles Götze, weil unsere Sicherheit, unsere Hilfe, von wo wir Hilfe erwarten, wird ein Götze für uns. Und deswegen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Du wirst keinen anderen Gott haben neben mir. Und Gott ist unsere Sicherheit. Und Sicherheit ist total wichtig für unser Leben. Ich bin sicher in Gott. Leute sagen, ja, du gehst in dieses Land, hast keine Angst. Ich bin sicher. Ich bin sicher in Gott. Ich habe keine Angst. Ich muss keine Angst haben. Ich bin sicher. Ich bin in der Ruhe. Ich bin im Frieden. Ich bin in Freude. Ich bin in Gott. Und er ist in mir. Amen. Und das gibt uns eine Sicherheit. Wovon, wo habe ich meinen Wert? Ich muss ein großes Auto haben mit einem Stern. Ich muss das haben. Ich muss die Zelle haben. Ich muss diese Klamotte haben. Ich muss das haben. Da habe ich meinen Wert und die Leute werden mich wertschätzen und. Wenn du ein Sohn bist und du hast die Offenbarung, dass du einen guten Vater hast, ist egal, was Menschen denken. Es ist dir, auf gut Schwäbisch gesagt, es ist dir Wurst. Auf Bayerisch, es ist dir Weißwurst. In Gott sind alle unsere Bedürfnisse gedeckt. Halleluja. Alle unsere Mangel leben im Überfluss. Aber dafür müssen wir den Vater kennen. Ich weiß, ich bin geliebt. Und das ist manchmal ein Hindernis, wenn wir dieses Bild nicht haben, dieses richtige Bild von Gott, glauben wir, wenn wir zum Beispiel sündigen, dass uns Gott nicht mehr liebt. Und dann ist Unsicherheit da und wir verlieren die Sicherheit. Versteht ihr, wie Sicherheit wichtig ist in unserem Leben? Und ich glaube besonders in die Zeit, die kommt, weil alles wird erschüttert. Aber es bleiben zwei Sachen, die unerschütterlich sind. Jesus, der Fels, und Reich Gottes. Es ist ein unerschütterlicher Reich. In was sind wir gegründet? In welchem Reich leben wir? Das ist die Frage. Wenn wir in seinem Reich leben, kein Mangel. Sogar wenn es Krise gibt, im Himmel gibt es keine Krise. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wenn es war, war total die Krise. Und Gott sagt mir, stell diesen jungen Mann an. Ich denke, okay, ist überall Krise. Und ich soll ihn anstellen, angestellt. Seine Mutter, ja, du kannst nicht glauben und so weiter und bla bla bla. Und dafür Thierry arbeiten, das wird nicht gut gehen und bla bla bla bla bla. Ja, Jetzt hat er ein eigenes Haus. Ihre Mutter hat immer noch kein Haus. Sie kommen, oh, so ein Haus hätte ich gern gehabt. Ja, muss mit Jesus wandeln. Dann geht es viel besser. Ja. Oder es ist nicht das Verdienst. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Ja, die wandelt die wahre Zeit lang mit Jesus ein bisschen und dann nicht mehr. Ja, ja, Pech gehabt. Tja. Wenn man das Beste erkennt, muss man nicht weggehen. Und es ist interessant. Johannes, 20 Minuten, das geht. Johannes, Kapitel 14, Vers 5. Halleluja, das ist eine total starke Stelle. Und ihr werdet sehen, warum. Vers 5. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Und die Antwort von Jesus ist, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ein Weg ist gut, aber das Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Vater. Und oft haben wir den Fokus gehabt auf Jesus und ist gut, ist nicht schlecht, aber es fehlt etwas. Es fehlt das Ziel. Und das Ziel ist der Vater. Und Jesus will uns zum Vater bringen. Weil er weiß, das ist das Ziel von Jesus. Und das ist das Ziel vom Herr zum Vater. Er wollte Kinder haben. Und um Kinder zu haben, müsste ein Kind opfern. Boah, überleg mal. Weil Gott wollte eine Familie haben. Und das sollte der Ausdruck sein in der Gemeinde. Eine Familie. Ich war vor kurzem in die Schweiz. Und das war sehr beeindruckt, wie die Gemeinde eine Familie war. Total beeindruckt. Es war wirklich eine Familie, wie die Leute miteinander umgegangen sind, wie die Kinder vorne gespielt haben und alles Mögliche. Wow, das ist schon eine, wie kann ich das sagen? Ich lerne viel auch durch Beobachten, ja, und durch das Leben, weil man kann viel predigen. Aber was lebst du? That is the question. Das ist die Frage. Und da habe ich gesehen, wow, das war wirklich so familiäre Atmosphäre, Familie und so weiter. War echt sehr gut. Vielleicht nicht so manchmal so charismatisch wie wir oder so, ja. Aber Familie. Und das ist, was der Vater will. Dass die Gemeinde eine Familie ist. Und wenn die Gemeinde eine Familie ist, momentan in Frankreich, habe ich gestern mit eurem Pastor gesprochen, gibt es Leute, die so ein bisschen krumm gegangen sind, Pastoren mit Finanzen und alles Mögliche. Das passiert nicht. Wenn wir die Sicht haben von einem Vater, die Autorität ist am gleichen Ding. Die Beziehung mit Mann und Frau ist wieder in Ordnung. Schaut, ich gebe euch ein Beispiel. Zwei Kinder streiten sich. Und der Vater ist da. Und dann sagt er, tüt, tüt. Auf einmal kommen sie zum Vater. Ja, Papa, sie sind ganz anders. Wenn wir den Vater kennen, es ändert uns. Wenn wir weit sind vom Vater, aber wenn wir beim Vater sind, werden wir verändert. Weil durch seine Gegenwart, indem dass wir in ihm schauen, in seine Herrlichkeit, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Und dann sagt er, ich bin der Weg und der Wahrheit. Und er will uns irgendwo hinführen. Und das ist interessant. Kommt mit mir in Johannes Kapitel 14, Vers 2. Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch meine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wow. Und die Frage ist, wo ist Jesus? Sehr gute Frage. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wo ist Jesus? Im Schoß des Vaters. Wo will dich Jesus hinbringen? Auf den Schoß des Vaters. Wow. Das bedeutet, er will uns hinbringen, weil er einen Weg geschaffen hat, damit wir dahin kommen können. Es sind keine leeren Versprechungen von der Werbung oder irgendwas. Es ist wirklich etwas, was wir erleben können. Manchmal sieht man in der Werbung dieses Auto oder was weiß ich, was dir gefällt, diese Kleider oder dieses Haus. Es ist, boah, die Werbung. Und dann sieht der Preis, oh no, ist nicht für mich. Ja, aber hier ist total starke Verheißung. Du kannst auf den Schoß des Vaters gehen. Ja, was kostet's? Ich habe schon bezahlt für dich. Der Weg ist frei. Wir haben Zugang zum Vater. Wow. Mach mit mir, wow, yeah, come on, der Weg ist frei, Halleluja. Wir haben Zugang zum Vater. Eine andere Sitzung, eine französische Übersetzung, also die richtige natürlich, statt der Sohn der Schoß des Vaters steht in die Intimität des Vaters. Wow, in die Intimität. Und Johannes ist der Jünger, wie Jesus liebte. Er war immer auf der Schoß von Jesus. Und Gott liebt uns alle, ist kein Thema. Aber ich glaube, wenn er das betont, ich glaube, er hat schon eine Stellung gehabt in seinem Herzen, Johannes. Und nicht, dass er uns mehr oder weniger liebt. Aber die Frage ist, wie lieben wir ihn? Oder Gott liebt uns nicht mehr oder Gott liebt uns nicht weniger. Du kannst alles tun, alles Mögliche, dich ganz viel anstrengen. Gott wird dich nicht mehr lieben, als er dich jetzt liebt. Das ist eine klare Sache. Aber die Frage ist, und das ist die richtige Frage, wie tief ist die Offenbarung, wie wir haben, von der Liebe des Vaters. Um das geht's. Weil er liebt dich total viel. Aber wie viel Erkenntnis, wie viel Offenbarung hast du von der Liebe von deinem Vater? Das ist der Punkt. Und Johannes hat so eine tiefe Offenbarung von der Liebe des Vaters und von Jesus, dass er immer ganz nah war bei ihm. Und weil er nah war bei ihm, er konnte seinen Herzschlag hören. Gott könnte ihm sein Herz mitteilen. Und Gott möchte uns sein Herz mitteilen. Das bedeutet Offenbarung geben von Herz zu Herz. Und was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, Gott offenbart, indem wir ihn lieben. Und du bist Kandidat. Ich bin ein Kandidat dafür. Die Tür ist offen. Es hängt nur an dir. Es hängt nicht an Gott, wie viel Offenbarung das du bekommst, weil von deiner Erkenntnis, von deiner Schulung oder was weiß ich alles, es hängt alles an deinem Herzen. Und Gott sucht Menschen, so wie David, wie ein Herz haben nach Gott. Und die werden wieder alles aufbauen. Gott wird sie gebrauchen, um die Sachen aufzubauen. David hat missgebaut, aber hat Buße getan und hat nie wieder angefangen. Aber hat missgebaut. Und wenn die Geschichte da steht in die Bibel, ist zu zeigen, ja, du hast vielleicht missgebaut, aber Gott ist der Gott der zweiten Chance. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ich glaube, es sind mehrere Leute hier und ich glaube, Gott sagt dir, gib nicht auf. Ich habe dich nicht aufgegeben. Gib nicht auf. Kämpf weiter. Hänge weiter an mir. Suche mich und ich werde dich antworten. Aber suche mich von ganzem Herzen. Suche nicht mit deiner eigenen Kraft die Sache zu regeln. Suche nicht bei Männern und Frauen Gottes. Aber suche mich und ich werde dich antworten. Weil manchmal Gott möchte uns in eine Reife hineinführen. Und wir waren in eine gewisse Reife, wo wir immer bei Männern und Frauen Gottes gesucht habe Und das ist nicht verkehrt. Aber es kommt eine Zeit, wo Gott möchte, dass du reif wirst und dass du direkt von ihm die Sache bekommst. Und da ist ein anderes Stadium. Es gibt Baby, es gibt Kinder, es gibt Jugendliche und es gibt Väter in Christus. Und das ist ganz interessant. Erstens, die Bibel sagt uns mehrere Sachen in diesem Teil. Erster Johannes 18. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier, oder ja, andere Übersetzung, werde ich gleich sagen. Aber erster Punkt, wie uns dieser Bibelvers offenbart, ist, dass der Vater, Jesus, er will uns dahin bringen, auf den Schoß des Vaters. Der zweite Teil, wie uns Jesus da offenbart, die französische Übersetzung sagt, niemand hat den Vater gesehen, Gott, der Sohn, der einzige Sohn, wie lebt in der Intimität vom Vater, hat uns offenbart. Um zum Vater zu kommen, brauchen wir eine Offenbarung von Jesus. Und Jesus gibt uns die Offenbarung vom Vater. Du kannst Jesus fragen, damit er dir eine Offenbarung gibt vom Vater. Und wenn du eine Offenbarung hast vom Vater, kannst du Jesus nur bitten, dass er dir noch eine größere Offenbarung gibt vom Vater. Jesus offenbart uns den Vater. Wenn wir den Vater nicht kennen, können wir ihn bitten dafür, dass er uns den Vater gibt, offenbart. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 13. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Seht ihr, ein Vater kennt Gott. Wow, das ist eine Eigenschaft von einem Vater. Umso mehr, dass du jemanden kennst, umso mehr kannst du vertrauen. Und wenn du Gott kennst, wie groß das er ist, wie sehr das er dich liebt, wie alles, was er hat, für dich vorbereitet und für mich natürlich, ich vergesse mich ja nicht, ja, was er alles vorbereitet hat für dich und für mich und was alles möglich ist, ey, Schlucker. Wisst ihr, wenn zum Beispiel jemand kommt, der Sohn ist noch klein und kommt ein großer so gegen den kleinen Sohn. Was macht der Sohn? Er rennt schnell zum Vater. Und dann sagt er, was willst du? Ich bin der Stärkste, mein Papa ist der Stärkste, mein Papa ist da. Und diese Kinder, diese Sicht, sollen wir haben von Gott. Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? David hat gesagt, du kämpfst nicht gegen mich, du kämpfst gegen den Gott Israel. Halleluja. Und er hat einen Bund mit Gott und wir haben einen Bund mit Gott und es ist ein besserer Bund. Amen. Halleluja. Halleluja. Und in diesem Bund ist alles Versorgung, ist alles da. Es ist ein besserer Bund. Überleg mal, wie David gelebt hat. Der war stark. Der Goliath ist da. Überleg mal, kommt so ein Kasten vor dir und ja, er will dich platt machen. Du bist da, okay. Nur noch eins, renne ich schnell oder nicht? Okay. Und was macht David? Die ganze Armee hat Angst gehabt. Alle haben Angst gehabt. Alle haben gezittert. Der ist so groß, der kann mich nicht schlagen. David hat eine andere Sicht. David hat ihn gesehen und gesagt, der ist so groß, dass ich ihn nicht verpassen kann. Halleluja. Er wusste, Gott ist mit ihm. Und der Teufel, er macht sich auch so groß in dein Leben. Wer bist du, du Kleine? Er attackiert deine Identität. Was willst du überhaupt? Ich mach dich platt und badada, keine Zukunft und so weiter und so weiter und so weiter. Kannst du sein wie David? Wer bist du, du Unbeschnittene? Aber Beschneidung zeigt, dass er einen Bund hat mit Gott. Und er hat verstanden, weil er einen Bund hat mit Gott. Wer will diese Unbeschnittene, dass der wie keinen Bund hat mit Gott? Ich habe einen Bund mit Gott. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Können 10.000 Goliath kommen? Das ist egal. Manchmal, wenn ich darüber predige, gehe ich raus und sage, wo ist der nächste Goliath? Im Geist natürlich. Ja. Ich habe keine Angst, ich sage es euch, ich renne schnell. Okay. Halleluja. Der Vater gibt uns Sicherheit. Aber für ihn zu kennen, brauchen wir Intimität mit ihm. Und wenn wir ihn kennen, können wir uns ganz hingeben, so wie Jesus gelebt hat. Er hat sich ganz hingegeben. Und es ist interessant, in die schwerste Zeit von seinem Leben, was hat Jesus gemacht? Die schwerste Zeit vor dem Kreuz war schon das Kreuz. Vor dem Kreuz war das Kreuz in Gethsemane. Nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille. Das Kreuz ist der Ort, wo unsere Wille, der Wille von Gott begegnet und wir entscheiden uns, unsere Wille zu sterben zu lassen, damit wir sein Wille nehmen und dieser Tod bringt uns Leben. Halleluja. Amen. Wir sterben, um zu leben. Und das war schwer für ihn. Er hatte Tropfen Blut gehabt. Überleg mal, ich habe mal was gelesen, die Ärzte sagen, das ist ein ganz schlimmer Druck und alles Mögliche, ganz heftig. Und was sagt Jesus in dieser ganzen Schwierigkeit? Aber, lieber Vater, wow, weil er aber liebe Vater kannte, hat es ihm ermöglicht, in der schwierigen Situation in Sicherheit zu sein und zu sagen, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille soll geschehen. Gott gibt uns Sicherheit. Und Sicherheit ist auch ein Fundament, wo Wachstum ist. Ist ein Grundbedürfnis von den Menschen. Und wenn wir in Sicherheit sind, was machen wir? Ist interessant. Ich komme viel rum in viel Gemeinde. Gute, wenige gute und ein bisschen weniger. Und manchmal, ich komme in gesetzliche Gemeinde, zum Beispiel, und es ist ein Merkmal. Hallo Thierry, wie geht's? Ich merke sofort, ich bin ein bisschen nicht allergisch, nicht, aber wenn die Leute sehen, wie sie, die sind unecht. Weil sie müssen etwas zeigen, was sie nicht sind. Aber man will ja angenommen sein, man will ja geliebt sein. Warum? Man hat keine Sicherheit. Und dann setzt man eine Maske auf. Aber wenn du in einer Gemeinde bist, wo die Grundlage der Liebe ist, dann weißt du, du bist geliebt. Du bist krumm und schief, aber du bist trotzdem geliebt. Ja, es ist so. Es ist so. Und hört gut zu, warum das wichtig ist. Warum das eine wichtige Grundlage ist, die Liebe. Weil obwohl, dass du krumm und schief bist und du weißt es und du weißt, dass die anderen das wissen und sie lieben dich trotzdem, sie lieben dich trotzdem. Was bewirkt das? Du bist in Sicherheit. Und weil du in Sicherheit bist, was machst du? Du fängst an, dein Herz zu öffnen. Und nur wenn unsere Herzen offen ist, kommt Veränderung. Ich weiß, ich gehe manchmal in Gemeinde mit Georg und Irina, ganz normal und ich bin, wie ich bin. Aber manchmal gehe ich in Gemeinde und denke, okay, was soll ich jetzt sagen, was darf ich sagen, was soll ich nicht sagen? Und ich sehe, wie so eine Kontrolle ist und der ganze Käse da. Wow. Und dann, ich fühle mich nicht sicher, weil ich denke, oh je, was kommt jetzt oder wie oder was? Aber Gott sei Dank, Gott schickt mich nicht mehr so viel, sehr selten in so Gemeinde, außer zum Konfrontieren. Ja, weil du musst ja die Wahrheit bringen, damit die Lüge weg ist. Du musst ja zerstören, um aufzubauen, ja? Und ich merke manchmal nicht, wie ich konfrontiere. Ich merke es gar nicht, aber ich konfrontiere halt. Ja, ist halt so. Und dann sieht man, diese Liebe gibt uns Sicherheit. Und wo Sicherheit ist, können wir unser Herz öffnen. Und wenn unser Herz offen ist, kann Gott an unser Herz arbeiten. Und dann kommt wahre Veränderung. Und nicht nur wahre, sondern wahre, bleibende, ewige Veränderung. Halleluja. Und das ist wunderbar. Ein anderes Merkmal von Wachstum ist, belehrbar zu sein. Das bedeutet, ein offenes Herz zu haben, um belehrt zu sein, und auch ein offenes Herz zu haben, um korrigiert zu werden. wenn Gott mich korrigiert, ich bin dankbar. Vielleicht denkst du, du bist verrückt. Wenn Gott dich korrigiert, bist du dankbar. Wieso bist du dankbar? Ja, weil er liebt mich und er zeigt mir etwas in mir, wie ich nicht gesehen habe im Voraus. Und da bin ich dankbar. Danke Gott, dass du mir das zeigst. Weil wenn ich mal tot bin, ist keine Veränderung mehr. Ich bin tot, ich bin tot. Und jetzt, was Gott verändert, das bleibt in die Ewigkeit. Amen. Und deswegen, weil er ein guter Vater ist, wenn er mir was sagt, ist nicht, weil er mich nicht liebt, aber weil er mich liebt, korrigiert er mich. Aber nicht durch Schläge oder was weiß ich, sondern durch sein Wort. Amen. Amen. Weil schon manchmal, wenn man ein falsches Bild hat und man hört korrigieren, denkt man, oh, der ist da mit der Peitsche oder was weiß ich, was er macht, schickt mir Krankheit oder Gott kann doch nicht schicken, was er nicht hat. Er schickt mir Armut. Ja, Gold und Silber gehören ihm. Wie soll er das machen? Ja, ein bisschen nachdenken manchmal. Ne? Das hilft. Ne? In Sicherheit zu sein, ist zu wissen, dass man geliebt ist. Angst hindert Wachstum, weil es hindert uns, eine Intimität zu haben mit Gott. Und weil wir diese Intimität nicht haben, können wir nicht wachsen. Die Liebe, wie wir haben für Gott, schafft etwas in uns. Und das ist was ganz Wichtiges. Leidenschaft. Leidenschaft. Haben wir Leidenschaft für Gott? Und diese Leidenschaft im Natürlichen, gestern haben wir gut gegessen. Ich habe keinen Hunger mehr gehabt, wenn ich nach Hause gegangen bin. Aber wenn ich etwas Geistliches, Gutes esse, denke ich, wow. There is more. Es gibt mehr, mehr und mehr und man ist nie gesättigt. Einmal hat mir Gott ein Wort gegeben, brich dein Brot, der Hungrige. Und ich bin so froh, dass ihr hungrig seid. Ich bin so froh. Wir haben Camp gehabt dieses Jahr und der Prediger hat gesagt, weißt Thierry, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass so viele Leute zusammenkommen, wie hungrig sind. Aber ich bete, Gott schickt die Richtige. Ich will nicht Chaoten haben und so. Manchmal waren schon Leute da, Hexerei und alles. Ich habe schon zu Leuten gesagt, ihr müsst gehen. Und das ist nicht aus Nichtliebe, aber sie hätte die ganze Camp zerstört. Versteht ihr? Manche Leute schickt auch der Feind manchmal, um den Werk Gottes zu zerstören. Und ich habe mal zu einem Pastor gesagt, ja, sag diese Person, die soll gehen von dieser Gemeinde. Ah nein, nein, nein, kann man nicht machen. Bin Pastor und so weiter. Ja, 2 Monate oder 3 Monate später war Spaltung, war 2/3 von der Gemeinde war weg. Versteht ihr? Esse vom Baum der Erkenntnis von Gut und von Böse. Das ist, wisst ihr, es ist nicht nur der Böse, es ist auch der Gute, wie vom Baum der Erkenntnis kommt. Und diese Pastorin, die denkt, das Gute, aber das Problem, das war Gute vom Baum der Erkenntnis, es war keine Offenbarung von Gott. Und seht ihr, wie wichtig es ist, eine Offenbarung zu haben von Gott. Und besonders der Offenbarung von Gott, den Vater. Habe ich noch Zeit oder ist okay? Okay, der letzte Vers. Ist okay, letzter Vers. 1. Johannes 4, Vers 14. Ist der letzte Vers. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger. Und dann, wenn ich, darf ich noch beten dann für die Leute? Ja, okay. Ja, ich frage. Hey. Wisst ihr, ich bin nicht blöd. Er könnte nicht Nein sagen vor allen Leuten. Das ist ein Schlitzohr. Erste Johannes 4, Vers 17. Nein, ich habe das nicht gemacht, das ist mir daher angefallen. Ich habe das nicht bewusst gemacht, aber daher ist mir das eingefallen. Ich sage also, Gott, du bist schon clever. 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Halleluja. Und dann geht's weiter. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Gott möchte, dass du vollkommen in seiner Liebe bist. Und wenn du vollkommen in seiner Liebe bist, ist die ganze Gottheit in dir. Wow, ist der Fülle, weil Gott ist Liebe. Amen. Okay. Ja, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass der Geist der Offenbarung weiterfließt. Und ich danke dir, dass du das auf der Herzen von meinen Brüdern und Schwestern schreibst. Und mein Gebet, Vater, ist, dass jeder Einzelne nicht nur von dir hört, aber dass jeder Einzelne, dass du sie ziehst mit dem Band der Liebe. Und dass diese Botschaft jeder Einzelne ermutigt, mit Freimütigkeit zu dir zu gehen, wo alle Bedürfnisse gestillt sind, weil du bist der Gott der Fülle. Ich danke dir für Offenbarung von wer du bist. Ich danke dir für Offenbarung von deinem Vaterherz. In Jesu Name für jeder Einzelne. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt ruhig auch noch länger beten dürfen, Thierry. Preist den Herrn. Aber ihr Lieben, jetzt machen wir eine halbe Stunde Kaffeepause. Und dann wird auf jeden Fall, am Ende werden wir für alle beten. Wir werden heute alle eingeweicht im Strom des Vaters und in der Liebe des Vaters. Jeder wird heute, der das möchte natürlich, und du sagst, naja, ich habe schon eine Glatze, ich brauche keine Handauflegung mehr, dann nicht, aber wenn du das möchtest, wird heute für jeden gebetet werden am Ende. Jedem wird die Hand aufgelegt werden. Wir werden alle zusammen eintauchen in den Strom der Liebe des Vaters. Also sei völlig entspannt. Genieß die Kaffeepause. 20 nach 5 machen wir weiter. Drüben im Café der guten Worte gibt es, ich weiß nicht was alles, süße Stückchen, Brezeln. Ah nee. Sorry, ich habe hier zu viel versprochen. Ja, es gibt einen Kaffeeautomaten drüben. Okay, weißt du, das war's. Halleluja. Okay, also genießt die Kaffeeautomatenpause. Amen. 20 nach 5 machen wir weiter. Halleluja.